Gedanke. Wissen ist oftmals viel eher eine Fiktion als eine Kenntnis gewesen. Es wird zufällig erworben und hat nur bedingt Bestand. Vom Weg zum Ziel zu kommen, ist die Praxis. Die Theorie wählt den umgekehrten Weg. Dafür müssen Weg und Ziel aber bereits bekannt sein. Sie möchte den Lauf der Dinge erklären und reicht vom Ziel zum Weg. Aus ihr spricht die Erfahrung. Wer geeignete Ziele für sich ausgesucht hat, der kann diese auch erreichen. Die wahre Meisterschaft ist eine über sich selbst.